Die ausländischen Medien berichteten kürzlich über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un, die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Xinhua, die US-amerikanische UPI, der inländische und internationale Rundfunk und der Rundfunk in 7 Nationalsprachen von Guinea und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und des nationalen Zuzi-Ideologie Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen meldeten, dass Kim Jong-un die Arbeit der verschiedenen Bereiche vom Kreis Samjion vor Ort angeleitet hatte. Auf der nigerianischen Internet-Homepage erschien die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un zum Tod von Fidel Castro Roots die kubanische Botschaft in der DVRK besucht und kondoliert hatte.